Soldaten, die marschieren beim ersten Morgenschein. Der Hauptmann soll und für Kamerad Soldaten müssen sein. Die Trommel weckt die Bürger und ihre Töchter auf. Hurra, hurra, du stolzes Regiment, das ist Soldatenbrauch. Soldatenliebe, Soldatenmut. Auf Dorothee, so weit wie Schnee, so rauf wie Blut. Für diese Frage, willst du dir hin? Behalt mich lieb, ein Mädel, bis ich bei dir bin. Soldaten, die marschieren, noch mitten in der Nacht. Weißt du, was von Quartier, Kamerad, die Acht der Tag erwacht? Schon schimmert rot im Osten der erste Morgenschein. Hurra, hurra, du sollst Regiment, Soldaten müssen sein. Soldaten Liebe, Soldaten Mut. Ach, Dorothee, so weit wie Schnee, so rot wie Blut. Für diese Frage, siehst du dir hin? Behalt mich lieb, mein Mädel, bis ich bei dir bin. Thank you.